Ich war einmal ein kleiner Jung und fuhr ganz gern mit dem Fahrrad rum. Meine Freundin Brigitte war auch dabei bei der täglichen Fahrradfahrerei. Nach kurzer Zeit bekamen wir Durst auf Kinderbier und rote Wurst. Den letzten Schluck bekam ich von ihr und die Flasche sprach zu mir: Ich bin der Uwe, ich bin der Uwe, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei, wir machen Uwe und sind auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei, wir machen Uwe und sind auch dabei. Ich geb euch ein Tipp, wie der Uwe schmeckt. Dein Glas danach ist wie ausgeleckt. Geh an die Bar, frag nach nem Würfeleis und sag dem Kellner, der ist ziemlich heiß. Nimm das gefrorene H2O und lass es fallen in das Glas mit O. Warte ab 3 Sekunden, dann ist der Uwe in dir verschwunden. Ich bin der Uwe, ich bin der Uwe, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei, wir machen Uwe und sind auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei, wir machen Uwe und sind auch dabei. Wir machen das U, wir machen das W, wir machen das E, wir machen den Uwe, Uwe, Uwe, Uwe, Uwe, Uwe, Uwe, Uwe. Ich bin der Uwe, ich bin der Uwe, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei, wir machen Uwe und sind auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei, wir machen Uwe und sind auch dabei. Ich bin der Uwe.